Frauen sind gefährlich. Fußnote: Wenn wir hier geballt von männlich und weiblich bzw. Mann und Frau schreiben, sprechen wir stets von sozialen Geschlechtern bzw. von der inszenierten Geschlechterperformance und wie diese gemeinhin im öffentlichen Raum oder von einem Publikum gelesen wird. Wenn wir zum Beispiel bemerken, dass Antagonisten in Disney-Zeichentrickfilmen Scar in König der Löwen, Jafar in Aladdin oder Governor Radcliffe aus Pocahontas quer kodiert werden, weil in der Inszenierung eine Feminisierung der männlichen Bösewichte erfolgt, um sie maliziöser, unberechenbarer oder devianter zu zeichnen, kommen wir nicht umhin, mit binären Zuschreibungen wie männlich und weiblich zu arbeiten. Wir bilden diese Zuordnung in unseren Beschreibungen ab, weil sie in unserer heteronormativen Gesellschaft dominant waren und sind, nicht um diese Zweiteilung der Welt als Norm zu unterstützen. Ende der Fußnote. In seinem Buch Misogynie – Die Geschichte des Frauenhasses von 2007 dekonstruiert der irische Autor Jack Holland einen weiteren mythologischen Ursprung von Frauenfeindlichkeit, die Legende der Pandora. In dieser erschafft Hephaistos, der griechische Gott des Feuers und der Schmiedekunst, im Auftrag von Zeus aus Lehm die erste sterbliche Frau auf Erden, die atemberaubend schöne Pandora, von Aphrodite mit verführerischem Liebreiz ausgestattet. Zeus möchte mit ihrer Hilfe Prometheus Feuerraub rächen. Er schickt sie mit einer Büchse auf die Erde, die sie unter keinen Umständen öffnen darf. Fußnote: Es wurde falsch übersetzt. Eigentlich war es ein Krug. Was das genau für die sexuelle Metaphorik bedeutet, dürfen Sie selbst entscheiden. Ende der Fußnote. Nach ihrer Heirat mit dem Bruder von Prometheus tut sie jedoch genau das und lässt so alle im Behältnis verborgenen Plagen, Krankheiten und den zuvor noch unbekannten Tod auf die Welt los. Im letzten Moment vermag sie, das Gefäß zu verschließen, sodass die Hoffnung auf dessen Grund zurückbleibt. Die Geschichte von Pandora zeigt einmal mehr, wie schön übersichtlich Mythologie es uns macht. Weil eine Frau nicht tut, was man ihr sagt, geht alles schief. Holland erklärt, die Griechen schoben nicht nur Pandora die Schuld für die Sterblichkeit des Menschen in die Schuhe, sie definierten darüber hinaus die Frau als die Antithese zur männlichen These, das andere, das in festen Grenzen gehalten werden musste. Vor allem aber legten die Griechen das philosophisch-wissenschaftliche Fundament für eine dualistische Sicht der Wirklichkeit, in der Frauen auf ewig dazu verdammt waren, diese wandelbare und grundsätzlich verachtenswerte Welt zu repräsentieren.